Geben, sagt der Spieler zu dem Narr. Zu viel Verirrung und Verwirrung, ich komm damit nicht klar. Geschäftemacher lauern vor meiner Tür. Unten im Tal gibt's keine Rosen mehr, nur noch Asche und Ruß. Dermaßen groß aufzuregen, sagt da der Narr und grinst. Dein Kopf weiß, was du brauchst, und dein Bauch weiß, was du willst. Für viele ist das nur ein amüsantes Spiel, doch nicht für dich und mich. Also lass uns abhauen von hier, aber schnell! Aber schnell! Wand. Keine Nischen in Sicht. Lichtkegel drehen. Verlier bloß nicht dein Gesicht. Draußen in der kalten Nacht und an dem blanken Mond heulen die Wölfe so schön vertraut und der Sturmwind der pfeift und tobt, und der Sturm ist der pfeift und tobt. Zu viel Verirrung und Verwirrung, ich komm damit nicht klar. Geschäftemacher lauern vor meiner Tür, verkaufen Liebe und Luft. Und in dem Tal gibt's keine Rosen mehr, nur noch Asche und Schuld. We'll be right back. muss einen Weg hier rausgeben. Es muss einen Weg hier rausgeben.